Hola, este bien. router Wi-Fi portátil de alta velocidad se está imponiendo en el mercado de México. Hola, buenos días. Aquí les damos la bienvenida al tercer conversatorio de la comunidad Fraiva. Desde aquí San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Tenemos hoy un conversatorio del tema de la protesta y la represión, y vamos a hablar con diferentes movimientos que están en contra de unas nuevas autopistas y por lo tal reciben cierta protesta, tanto en Alemania como en Chiapas. Los conversatorios de la comunidad Fraiva están a partir del mes que viene, cada último jueves del mes. Y la comunidad Fraiva, pues, es un espacio de aquí del Centro de Derechos Humanos Fraiva Tolomé de las Casas, donde nos unimos nosotros aquí desde San Cristóbal con los diferentes grupos, organizaciones, colectivos, colectivas que hay aquí en Chiapas, y que están en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio. Pero también nos unimos con la mucha gente y muchas organizaciones colectivas que hay en diferentes lados del mundo que están en solidaridad con las luchas de aquí de Chiapas. Por eso se llama la comunidad Fraiva, porque aquí convivimos, y pues así les doy la bienvenida. Este conversatorio hoy va a ser en alemán y en español, por lo tal ahora voy a dar la bienvenida en alemán. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Online-Infoveranstaltung der Comunidad Fraiva. Die Comunidad Fraiva ist ein Zusammenschluss des Menschenrechtszentrums Fray Bartolomé de las Casas hier in San Cristóbal, Chiapas in Mexiko, zusammen mit den Prozessen, die das Menschenrechtszentrum Fraiva hier in Chiapas begleitet. Das sind Gemeinden, Organisationen, Kollektive hier in Chiapas, die dafür kämpfen, dass ihre Rechte eingehalten werden und dass ihr Land nicht zerstört wird. Die Comunidad Fraiva ist aber auch ein Ort, an dem eben verschiedene nationale und internationale Organisationen und Kollektive mit dabei sind, die sich solidarisch zeigen mit den verschiedenen Kämpfen und Luchas, wie wir hier immer sagen, hier in Chiapas. Heute behandeln wir das Thema Protest und Repression und werden die Beiträge hören von verschiedenen Bewegungen, die im Protest gegen Autobahnbau sind, einmal in Deutschland und einmal hier in Chiapas. Und genau, ja, das wird heute das Thema sein. Wir organisieren das nicht als Fraiva alleine, sondern zusammen mit dem Jabasta-Netz aus Deutschland. Die werden heute die Moderation übernehmen. Ein herzliches Dankeschön ans Jabasta-Netz. Und genau, die ganze Veranstaltung wird sein heute immer auf Spanisch und auf Deutsch hin und her übersetzt, damit eben beide Seiten was davon haben und voneinander lernen können. Ich übersetze noch ganz kurz den Rest auf Spanisch und gebe dann das Wort an Georg würde dann noch kurz vorstellen, wer heute dabei ist. El conversatorio de hoy no solo está organizado por el Fraiva, sino siempre estamos en colaboración con organizaciones solidarias del Fraiva, y hoy nos acompaña aquí, o más bien no solo nos acompaña, sino realiza todo el trabajo de moderación, la red Jabasta de Alemania, que es una red a nivel nacional en Alemania, que están muy pendientes a las luchas desde aquí en Chiapas. Ahora se van a presentar ellos. Pero desde aquí ya, muchas gracias por su labor y por su apoyo desde hace muchos, muchos años. Bueno, y rapidito les presento quiénes van a estar hoy aquí. Ya las pueden ver en las ventanillas aquí al lado. Bueno, ya dije que va a estar la red Jabasta. Allí van a estar moderando Georg. Hola, Georg, muchas gracias por estar aquí presente. Y Heike, que nos va a apoyar mucho en la traducción. Y como procesos o luchas, van a estar dos personas de aquí, de Chiapas, de Bachajón. Aquí ahorita les vamos a escuchar a Juana Hernández y a César Hernández, es del gobierno comunitario de Bachajón. Ellos son también ejidatarios de San Jerónimo Bachajón y San Sebastián Bachajón, que están en una protesta contra la autopista San Cristóbal Palenque, por lo tal han recibido cierta represión. Hasta que se empezó a construir la base de la Guardia Nacional allí en Chilón, por lo tal, contra cual han protestado y han recibido aún más represión, pero ahorita les vamos a escuchar en detalle. Y están aquí con nosotros Espe, Arti y Romy. Ellos y ellas son activistas que defienden un bosque en Alemania que se llama Dannenröder Forst, o Dani, como lo llaman de manera cariñosa, y defienden este bosque contra la construcción de una nueva autopista allí en Alemania, y también han recibido mucha represión del lado del gobierno y de la policía. Entonces, muchísimas gracias a todas ustedes que comparten hoy con nosotros. Y vamos, sí, estamos muy interesadas que nos van a platicar. Traduzco eso al alemán y doy la palabra a Georg de la Red Ya Basta. Heute werden mit uns hier sein, versammelt sein, online. Zum einen Juana Hernández und César Hernández, die beiden sind vom Gobierno Comunitario, das heißt übersetzt so viel wie die gemeinschaftliche Regierung, das ist ein Autonomieprojekt in Chilón, die sich dort gegen den Bau der Autobahn San Cristóbal Palenque artikuliert haben und deswegen sehr viel Repression erfahren haben, mit dem Ergebnis, dass vor über einem Jahr angefangen wurde, dort sogar eine Militärbasis der neuen mexikanischen Nationalgarde aufzubauen, wogegen sie auch protestiert haben und wofür sie sehr viel Repression erfahren haben, bis hin zur Inhaftierung. Aber davon werden sie uns gleich selber mehr erzählen. Und außerdem sind mit uns hier Espe, Arti und Romy, alle drei Aktivistas aus dem Dani. Genau, für das deutsche Publikum muss ich wahrscheinlich nicht erklären, was der Dani ist, aber genau, der Dani, ein alter Wald in Hessen, der in Gefahr ist, abgeholzt zu werden oder aktuell auch abgeholzt wird für den Bau einer weiteren Autobahn in Deutschland. Genau, die eben gegen diese, also sie sind Aktivisten, die gegen diesen Autobahnbau protestiert haben und dafür auch sehr brutale Polizeigewalt erfahren haben und davon auch heute erzählen werden. Und genau, und uns begleitet heute das Ya Basta-Netz in der Moderation. Und damit gebe ich jetzt weiter das Wort an Georg und an Heike. Danke an alle, dass ihr heute hier seid. Bueno, muchas gracias, Anne. Bueno, sí, la Red Ya Basta nació a raíz del levantamiento zapatista y como una red de solidaridad para los zapatistas desde Alemania, y ya luego se desarrolló más bien como una red de solidaridad con los pueblos que están en la lucha desde la izquierda, desde abajo, para un cambio. Also das Ya Basta Netz ist entstanden 1994 aufgrund des Aufstands der Zapatistas als Netzwerk in Solidarität mit den Zapatistas in Chiapas, Mexiko, und hat sich weiterentwickelt als internationales Solidaritätsnetzwerk mit sozialen Bewegungen von links und unten. Und ich gebe weiter an Georg. Dankeschön. Dann vielleicht noch kurz was zu dem Kontext, in dem wir diese Veranstaltung hier von deutscher Seite aus machen. Und zwar haben ja die Zapatistas sowie der CNI und die Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua angekündigt, dass sie dieses Jahr Europa bereisen wollen. Und natürlich findet dafür auch in Deutschland eine Menge Vorbereitungen statt. Und unter anderem haben wir eine Klima- und Umwelt-AG gegründet, die genau das Ziel hat, die Klimagerechtigkeitsbewegung mit diesen indigenen Basisbewegungen zusammenzubringen, einen Austausch und eine Vernetzung herzustellen. Genau, und das wollen wir schon jetzt eben beginnen, einfach mit diesem Conversatorio, mit diesem Austausch mit einer Gemeinde, die einen sehr ähnlichen Kampf führt, wie eben die Leute aus den Dani. Bueno, para contextualizar un poco el como de por qué lo hicimos por parte de, por la parte alemana, digamos, hay el plan del EZ, de los zapatistas, pero también del CNI y del Frente de los Pueblos, en Defensa de la Tierra y el Agua, que nos vengan a visitar este verano en Europa. Y para eso ya hay mucha organización también en Alemania y también formamos un grupo de trabajo de pues climático, digamos. Y sí, porque el objetivo de este grupo de trabajo es tejer redes y sí, hacer un intercambio entre los movimientos alemanes y los movimientos indígenas de México. Pues aprovechamos esta oportunidad con el Freiba de sí, hacer un primer evento de intercambio sí, en el marco de la preparación al viaje por la vida. Y eso. Creo que ya seguimos con la presentación de las dos luchas y doy la palabra a Heike otra vez. Bueno, entonces las compas del Dani creo que han preparado una pequeña película para que nos presenten y así nos presentan su lucha. Y luego también las de Bacharón van a presentar su lucha. Also wir werden jetzt erstmal einen kleinen Film sehen, weil unsere Leute aus dem Dani haben einen kleinen Film zu ihrer Präsentation vorbereitet und danach werden wir die Präsentation aus Bacharón sehen und dann kommt es in Diskussionen und Fragen. Once upon a time, in a kingdom not far away, there were some beautiful forests. These forests and their beings were so wonderful that people from all over came to witness them. The forests were the source of breath and water for the people of the kingdom, and it was the peaceful habitat of many magnificent creatures. But then, the governor of the kingdom, a man who once declared himself a nature-loving human, overwhelmed by power and craved for short-sighted growth, decided to cut down these forests. I will build a giant road through these forests, and nobody will stop me. Some of the people of the kingdom objected to this decision, but the power was not on their side. After losing trust in the methods and intentions of the establishment, they decided to reclaim the power they had handed to the governor. In a poetic, yet strategic act, they started to build their houses and settled amongst the wonderful living beings of the forest, in hope to suspend the cuttings and make the people of the kingdom understand what has been done in their behalf. The sad part of this story, as of usual stories involving wealth and great power, is that they are bound to lose, unless the people of the kingdom will come to realize what they have realized, that they are the power if they are united. Will the people of the kingdom rise up? Will they? Will you? Hola, me llamo Romy. Bueno, aquí han visto un video de, bueno, del movimiento del Dan Rüderforst. Y nosotros vamos a hablar un poco sobre cómo lo organizamos, cómo hemos convivido juntos. Y en la película se podrían ver un poco la estructura, las casitas de árbol y también de la resistencia. Y querías decir también que nosotros hablamos como personas individuales, como activistas con nuestra propia percepción de la lucha, entonces no hablamos por todo el movimiento, pero por nuestra idea y cómo lo hemos experienciado. In Deutsch nochmal. Ich bin Romy. In dem Film haben wir ein bisschen gesehen, wie die Strukturen im Dani sind, auch vom Widerstand dort, die Baumhäuser und einfach so ein bisschen, wie wir dort zusammengelebt haben. Und ich würde gern für uns alle noch sagen, dass wir aus einer individuellen Perspektive sprechen. Wir haben alle eigene individuelle Eindrücke von dem Kampf dort gehabt und eigene Erfahrungen gemacht und können deshalb nicht für die ganze Bewegung sprechen, sondern aus unseren jeweiligen Perspektiven. Und dann würde ich das Wort an Espe weitergeben. Hallo zusammen. Ich bin Espe und ich wollte einfach ganz kurz vorstellen, worum es im Dannröder Forst ging. Ich weiß nicht, wann ich Platz für Übersetzungen lassen soll. Wie du dir merken kannst, Georg? So ungefähr Sinneinheiten, wie es für dich schlüssig ist. Okay. Der Konflikt um den Dannröder Forst hat mit einer Autobahn begonnen, die seit 40 Jahren geplant wird, die hauptsächlich für den Industriebedarf geplant ist eigentlich. Bueno, soy Espe, el compa se llama Espe y va a platicarnos un poco de la historia del conflicto acerca del Dannenröder Forst. Ha empezado hace 40 años por una autovía que se iba a construir por propósitos industriales, digamos, por necesidades de la industria, no por la gente. Genau, und der direkte Konflikt hat eigentlich erst vor 2 Jahren begonnen, kurz bevor für diese Autobahn 2 Wälder gerodet werden sollten, beziehungsweise Teile der Wälder gerodet werden sollten. Und dann haben Leute angefangen, den Wald zu besetzen. Was ist, erkläre ich gleich. El conflicto actual empezó hace 2 años, cuando pues iban a construir esta autopista, y entonces hubo activistas que ocuparon el bosque para que no se lo pueda cortar, y sí, con eso empezó el conflicto actual. Die Protestbewegung hat viele verschiedene Strategien angewendet, um den Autobahnbau aufzuhalten, vor allen Dingen die Rodung der Wälder zu stoppen. Und die Kernstrategie war, ich nenne das den zivilen Ungehorsam unter Risiko des eigenen Lebens. Dass man eben quasi auf einen Baum klettert und sobald ein Mensch auf dem Baum ist, darf man ihn nicht abschneiden. Und dann muss er unter sehr hohen Kosten geräumt werden und damit versucht man politischen Druck aufzubauen. El movimiento empleó muchas estrategias diferentes. La mayor, o sea, sí, para impedir el desmonte del bosque, y la mayor estrategia se llama desobediencia civil, arriesgando la propia vida. Porque, sí, para eso los y las activistas subieron a árboles para que no se los pueda cortar, porque pues se prohíbe, obviamente, cuando alguien está en el árbol y hay que, sí, remover la persona desde el árbol, y eso es una acción muy cara y por eso es una vía de producir presión política. Um langfristig den Wald zu verteidigen, wurden ganze Baumhausdörfer aufgebaut, um quasi dauerhaft auch in den Bäumen bleiben zu können, damit nicht, wenn mal jemand da nicht da ist, gefällt werden kann. Außenrum gab es aber auch noch viele andere Strategien, die gleichzeitig auch angewendet wurden. Also es gab eine starke Bürgerbewegung auch mit Petitionen und juristischen Widerstand. Es gab aber auch militantere Aktionen wie Sabotage der Baumaschinen oder Straßenblockaden, die entweder direkt verhindern soll, dass gerodet werden kann, weil die Maschinen fehlen, oder für mediale Aufmerksamkeit sorgen soll. Bueno, en el marco de esa estrategia de bloquear los árboles, se construyó hasta pueblitos de casas en los árboles para que, pues, aunque alguien no esté en el árbol, no se lo pueda cortar así, sinceramente, sencillamente. Sí, y hubo, pues, muchas casas en los árboles. Y otras estrategias que se empleó eran, pues, la vía jurídica, y también hubo un movimiento social, digamos, por los ciudadanos, y también hubo acciones más, más directas, como atacando los vehículos de construcción que iban a, sí, desmontar el árbol, y con eso también se produjo una campaña mediática. Genau, letzten Herbst wurde aber dennoch geräumt und auch gerodet. Das war ein 3 Monate langer Prozess, wo Stück für Stück die Baumhausdörfer eben alle zerstört wurden und die Trasse gerodet wurde. Und es waren in der Zeit immer 200 bis 500 Aktivisten vor Ort und gleichzeitig eben ein großer Unterstützerkreis im Hintergrund aktiv, also die Geld gespendet haben, Essen gespendet haben, Fahrdienste geleistet haben oder Material gespendet haben oder Pressearbeit gemacht haben oder sogar Erholungsorte für Aktivisten angeboten haben. Bueno, el otoño pasado, aún así, sin embargo, de todas las acciones, se empezó a cortar el bosque. Para eso se destruyó a muchas casitas en los árboles, ¿no? Y a los pueblitos que hubo. Y sí, este proceso duró como 3 meses. En ese tiempo siempre estuvieron entre 200 y 500 activistas presentes en el bosque, y aún más personas involucradas en esta resistencia, digamos, que apoyaron con comida, con donaciones. Y sí, también como creando espacios de recreación para los activistas. Die Trasse ist jetzt gerodet, aber die Autobahn befindet sich noch im Bau, und da wird weiterhin Widerstand geleistet, auch wenn jetzt keine Baumhausdörfer mehr da sind und es nicht mehr so stark ist. Trotzdem kann nicht von einer totalen Niederlage geredet werden. Aber warum? Also was wir auch trotzdem gewonnen haben, darüber können wir später reden. El tramo donde se quiere construir la autopista ya está desmontado completamente, o sea, ya no hay árboles en el área donde se quiere construir la autopista. Aún así, no, las activistas no hablan de de que sean vencidos, porque aún así hubo muchas exigencias, mucho que lograron con todo eso, este proceso, aunque ahora ya no está como antes, de que están bloqueando el árbol, impidiendo los desmontes. Sí, pero de eso, de los éxitos del movimiento, vamos a hablar al rato. Vielleicht noch ein letzter Dings, da würden wir später dazu kommen, aber es war ein immenses Polizeiaufgebot notwendig, und das macht die Sache auch nochmal speziell. Ja, darüber werden wir später noch reden, glaube ich. Otra cosita más, era que se necesitó muchas, muchas fuerzas policiales para poder llevar a cabo esas obras de construcción. Y eso también es como una cosa especial de este caso, y vamos a hablar de eso también más tarde. Okay. Listo. Bueno, muchas gracias. Vielen Dank an euch vom Dani. Y entonces, no sé si están listos a presentar la lucha de Pachajón. Also erstmal vielen Dank an euch von Dani und jetzt die Frage, ob die von Bachajón jetzt so bereit sind, auch ihre Vorstellung. Sí. Sí, estamos listos. Los compañeros, y la compañera y el compañero de Bachajón están allí, en Bachajón, y hoy en día está muy mal el internet. Los otros días estaba mejor, no sabemos por qué. Entonces, ellos nos mandaron su palabra en audios, y aquí les voy a pasar sus audios. Y te pido, Heike, o no sé quién, que después de cada audio lo puedes traducir. ¿Está bien? Bueno, también se puede, sí. Okay. Die Kollegen aus Bachajón oder die Kollegin und der Kollege aus Bachajón haben sich heute von Bachajón aus zu unserem Live-Jitsi verbunden. Allerdings ist das Internet heute schlechter als an anderen Tagen und die Verbindung ist nicht so gut zustande gekommen. Deswegen, damit es nicht so ruckelt während der Übertragung, haben wir uns dafür entschieden, dass sie uns Audios geschickt haben zu den Fragen und die werden wir jetzt abspielen und dann jeweils nacheinander aufs Deutsche übersetzen, ins Deutsche übersetzen. Dann würde ich das jetzt hier mal abspielen. Hola, buenos días. Nosotros somos de Bachajón, municipio de Chilón. Yo estoy aquí en la reunión de vía Zoom por lo de mi proceso, del proceso del juicio de mi privación de mis derechos. Y también aquí está la licenciada Juana del Consejo de Gobierno Comunitario. Somos de la Organización del Gobierno Comunitario. Gut, ja, wir sind also hier von Bachajón, das ist im Munizip von, also im Bezirk von Chilón und es geht einmal darum, hier zu versammelt zu sein, auch weil gegen mich ein Prozess läuft, der mir die Freiheit nimmt, also wohl Haftbefehl oder sowas, wenn ich richtig verstehe. Dort musst du mich korrigieren, Anne. Und wir sind hier zu zweit, gehören zu einer Gemeinde, Gobierno Comunitario, also zum Gemeinderat von Bachajón. Buenos días, mi nombre es Juana Hernández Morales, vocera del Gobierno Comunitario. Ja. Yeah. Guten Morgen, ich bin Juana und ich bin die Sprecherin vom Gemeinderat. Hier noch eine kleine Erklärung auf Deutsch. Das Gobierno Comunitario ist sozusagen ein Autonomieprojekt, eine von der Regierung unabhängige regional, also von der staatlichen Regierung unabhängige kleine, auf lokaler Ebene Regionalregierung aufzubauen. Das nur als Verständnisthema. Das gibt es hier in Chiapas oft parallel, dass es einerseits die staatliche Struktur gibt mit staatlichen Gemeinderäten und so weiter. Die heißen dann hier Municipalpräsidenten oder Landkreispräsidenten. Und dann gibt es oft parallel nochmal verschiedene autonome Projekte und die Leute, die in den Landkreisen leben, entscheiden dann selber, an welche Art Regierung sie sich wenden. Und das Gobierno Comunitario ist seit ein paar Jahren im Aufbau und ist ein sehr spannendes Projekt einer ja, alternativ selber aufgebauten Alternativregierung. Dann würde ich jetzt hier die nächsten Audios abspielen. Das nächste ist ein bisschen länger, Heike. Ich spiele es trotzdem am Stück ab und dann gucken wir, okay? Also es ist eine Minute, 2 Minuten lang. Hola, buenos días. Me llamo César Hernández Feliciano y soy de la comunidad San Martín Crestón, municipio de Chilón, Chiapas. Lo que le voy a hablar un poco sobre de la Guardia Nacional y cómo fue sucediendo. Al principio hubo un movimiento sobre la defensa del territorio y de la vida. También hace tiempo iba a pasar unos proyectos de supercarretera, pero nosotros tuvimos que defenderlo. Y al momento, ahora actual, en su periodo de su de la alcaldía del señor Carlos Ildefonso de Jiménez Trujillo, pues él hizo todo lo posible para traer aquí en el ejido San Sebastián Bachajón lo que es la base del cuartel de la Guardia Nacional. Y en ese día del 2020, el 15 de Gut, genau. Also César sagt uns, dass hier aus dem, also sie haben sich gewehrt dagegen, dass hier eine Autobahn gebaut wurde. Und da waren sie wohl auch erfolgreich. Aber dann hat der also offizielle Bürgermeister dort dafür gesorgt, dass hier ein Quartell aufgebaut wurde von der Nationalgarde. Und das ist jetzt das große Problem. De la Guardia Nacional. Y en ese día del 2020, el 15 de octubre de 2020, salimos junto con los del Ejido San Jerónimo y San Sebastián a una manifestación pacífica, y ahí donde hubo muchos conflictos. El mismo de la policía de la presidencia municipal, la policía municipal, pues, arrestaron, bueno, me arrestaron como si fuera que yo me acusaron de un delito que se llama motín, y cuando en verdad no llevaba nada. Y en el juicio que apenas pasó, pues en la audiencia intermedia, pues prácticamente el juez pues ya no nos tomó en cuenta, dice que no tiene facultad para decidir, desistir todas sus pruebas falsas. Bueno, prefabricaron pruebas para que nos pueden destruir lo que nosotros queríamos. Lo que queremos aquí en el municipio es la paz y la justicia. Also am 15. Oktober im vorigen Jahr wurde hier die Nationalgarde installiert und wir haben eine friedliche Demonstration dagegen gemacht. Und dann wurde die Bezirkspolizei gegen uns eingesetzt und die haben mich festgenommen. Also er hier gesprochen hat, haben ihn festgenommen und wollen ihm jetzt ein Verbrechen anhängen. Und zwar, er hätte Motin also irgendwie zu Gewalt aufgefordert und ist jetzt auch vor Gericht gekommen. Und der Richter hat aber gesagt, er kann da jetzt irgendwie nicht drüber entscheiden. Also diese falsche Anschuldigung, denn wir wollen eigentlich nur Frieden und Gerechtigkeit hier. Hasta aquí el audio transmitido por WhatsApp por la mala conexión que hubo. Y así la presentación de la compañera y del compañero de Bachajón y del gobierno comunitario de Chilón. Entonces, con esa presentación de las dos diferentes luchas o movimientos, ya les damos la palabra otra vez al Georg de la Red Ya Basta. Mit dieser kurzen Vorstellung hier auch der Compañeros aus dem Gobierno Comunitario de Chilón und Bachajón. Dem, dass wir jetzt eben die beiden verschiedenen Themenfelder, die Sie bearbeiten, gehört haben, gebe ich jetzt das Wort zurück an Georg vom Ya Basta Netz. Danke. Genau, wir fangen jetzt sozusagen an mit einem. Hoffentlich mal schauen, wie es funktioniert, ein Gespräch mit entlang von Fragen, die wir uns sozusagen überlegt haben, die wir interessant finden, von beiden Seiten zu erfahren. Genau. Bueno, la parte que sigue es como un es el mero conversatorio, pues, con preguntas que nos hicimos nosotros dos de la red Ya Basta, que nos parecen interesantes para las dos luchas. Y vamos a ver cómo va lo de la conversación con los problemas del internet, y paso la palabra a Heike por la primera pregunta. Bien, antes de la pregunta voy a juntar un poco lo que hemos escuchado y viendo un poco las demandas, bueno, lo del Dani más bien que los bosques se quedan y no construyan la autopista. Y en cuanto a lo de Bacharona, hemos escuchado pues que por un lado la criminalización de los luchadores para la defensa del territorio y de sus bosques y en contra de la Guardia Nacional. Y pues, tal vez Anne puede un poco clarificar en cuanto entonces las demandas principales serían, por un lado, de que la Guardia Nacional se retire, que haya paz y justicia, que no les siguen demandando cosas falsas. Y no sé, en cuanto de la autopista, lo que han logrado tal vez Anne mismo puede clarificar un poquito. Ich wollte noch mal gucken, ob Anne das einfach noch mal klar machen kann, was wir gehört haben. Also es gibt Prozesse gegen die Leute, falsche Prozesse. Und eine Forderung ist natürlich, diese Prozesse fallen zu lassen, also Gerechtigkeit. Auch die Nationalgarde wieder abzuziehen. Was mit der Autobahn ist, im Moment der Stand der Dinge, weiß ich nicht. Vielleicht kurz das noch mal zu klären. Ja, also das ist komplex. Die Autobahn ist ein Projekt, das schon lange dort geplant ist, auf der Strecke von San Cristobal nach Palenque. Und das schon seit über 10 Jahren immer wieder verschiedene, entweder Gouverneure von Chiapas oder jetzt eben der Präsident von Mexiko, diese Autobahn planen unter verschiedenen Namen. Immer dann gibt es eben Protest von den betroffenen Gemeinden. Der Bau wird dann entweder komplett verhindert oder zumindest in einzelnen Segmenten verhindert, was dann am Ende den kompletten Bau verhindert. Ich bin lese hier nebenbei die Nachrichten aus von den Compañeros aus Chilón. Genau, das ist der Stand mit der Autobahn. Das heißt, die wird an einigen Teilstrecken wird daran gebaut. An der Stelle genau dort in Chilón, soweit ich es weiß, gerade nicht. Aber Tatsache ist eben, dass nachdem die Leute sich dort vor Ort gegen diese Autobahn ausgesprochen haben, dann einige Monate später entschieden wurde, dass dort eine Base der Guardia Nacional gebaut werden soll. Die ist auch aktuell im Bau sozusagen. Und die Ejidatarios aus San Jerónimo Bachajón und San Sebastián Bachajón haben sich dann eben gegen den Bau dieser Guardia Nacional dort vor Ort ausgesprochen. Das ist so eine Art Militärbasis, wobei die Guardia Nacional eine Mischeinheit zwischen Polizei und Militär ist. Genau, und das, was César eben angesprochen hat, ist, dass letztes Jahr dort die Ejidatarios eben sich sehr stark, lautstark in einer Demo gegen diese Guardia Nacional Station ausgesprochen haben oder demonstriert haben und dort Repression erfahren haben im Sinne von, so wie man es in Deutschland kennt, diese Polizeiprovokation. Und sie jetzt 2 Personen festgenommen wurden, eine Person davon ist César, ihnen jetzt vorgeworfen wird, dass sie ein Mitin begangen hätten, also sozusagen einen Aufstand geprobt hätten. Das ist sozusagen der Vorwurf und er ist da sozusagen gerade, er war in Untersuchungshaft oder beide waren in Untersuchungshaft und sind jetzt sozusagen frei. Aber die Untersuchungen laufen weiter. Also sie können aufgrund von Interventionen ihre Untersuchungshaft jetzt in Freiheit genießen. Estaba yo nada más completando o contextualizando la pregunta de Heike por cómo está la situación actual de la autopista. Y dije que la autopista San Cristóbal Palenque es un proyecto muy antiguo que diferentes gobernadores gobernadores de Chiapas, tanto como presidentes de México, han intentado de realizar bajo diferentes nombres en los últimos más que 10 años, ¿no? O 15 años, o siempre ha habido esta idea. Y actualmente otra vez, y que la población local afectada por la autopista, en muchos lugares de que está afectada por la autopista, se han pronunciado en contra de la autopista, de la construcción, justo por la destrucción que trae, igual como lo han hecho también los ejidatarios de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón. En algunos lugares han sido muy exitosos con su protesta, porque ya separaron las obras en algunos lugares, o por parar la obra en algún lugar tampoco se seguía construyendo en otro lugar. Lo que pasó ahora en Chilón es, y así está la interpretación, que es una respuesta a la protesta contra la autopista, que se empezó a construir la base de la Guardia Nacional. Y lo que mencionó César en su audio es que el año pasado hubo una gran manifestación de los ejidatarios contra la construcción de la base de la Guardia Nacional, que recibió mucha provocación desde la policía, o represión de hecho, y fueron detenidos dos personas, una de estas es de César Hernández, y está acusado de lo que se llama mitin, y actualmente están las investigaciones. Tenían que pasar de unas semanas en la cárcel, ahora mientras de las investigaciones pueden estar en libertad, pero siguen siendo acusados, y eso es, desde aquí lo interpretamos como una manera de represión contra ellos, ¿no? Contra su protesta. Les paso aquí un audio más que mientras nos llegó de la de la compañera Juana del gobierno comunitario, explicando un poco qué más acciones han hecho para parar la construcción de la Guardia Nacional, porque no solo se fueron a la calle a manifestarse, sino también hubo otras acciones, y les voy a pasar aquí el audio. Mittlerweile haben uns noch weitere Audios erreicht, jetzt von Juana Hernández vom Gobierno Comunitario de Chilón, wo sie erklärt, welche weiteren Aktionen sie noch realisiert haben gegen den Bau der Base der Guardia Nacional, weil sie eben nicht nur auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern eben auch noch juristische und andere Mittel ergriffen haben. Ich würde kurz das Audio abspielen. Und dann Heike wieder um die Übersetzung bitten. Bueno, hablo aquí en caso de Bachajón, en cuanto a lo que es del problema del pueblo de Bachajón, del ejido. El día 17 de noviembre se presentó el amparo, pero hasta la fecha pues no tenemos una respuesta. Y en diciembre pues se programó una audiencia, pero se cambió la fecha. En enero igual pues se programó la fecha, pues así está pasando. Enero y febrero, hasta en marzo, pues no hay audiencia y no se ha presentado el presidente municipal, el director de obra y el gobernador sobre la contestación del amparo. Hasta ahorita no tenemos una respuesta del amparo. Gut, Juana erzählt uns, sie sind auch vor Gericht gegangen, eine einstweilige Verfügung, nennt man es wohl auf Deutsch, gegen den Bau dieser Nationalgarde. Das ist vor Gericht anzustrengen. Am 17.11. haben sie diesen Amparo, also diesen Protest dagegen eingereicht vor Gericht und kriegten erstmal keine Antwort. Und dann bekamen sie einen Termin im Dezember. Dieser Termin wurde aber verschoben auf Januar, wurde wieder verschoben auf Februar, wurde wieder verschoben auf März. Das heißt, sie bekommen einfach keine Antwort, weder der Gouverneur noch der offizielle Bürgermeister, niemand äußert sich dazu. Das heißt, ihre gerichtliche Einwendung hält einfach fest. Un audio más. Bueno, del lo que es del lo que solicitamos de la suspensión de la Guardia Nacional, pues ahorita la obra ya se terminó, ya la obra terminada, ya nada más están viendo un detalle. Y no queremos lo que están haciendo ahorita la Guardia Nacional y el presidente municipal y el comisariado que solicitaron y elegido, pues no, nunca solicitó la Guardia Nacional, sino que de elegido, pues estamos como siempre, tenemos una tranquilidad, no necesitamos Guardia Nacional aquí de elegido. Lo que quieren la Guardia Nacional es en ciudades, es donde hay más narcotraficantes, pero aquí en nuestro ejido pues no tenemos narcotraficantes. Gut. Also wir verlangen ja, dass die Guardia Nacional, die Nationalgarde, nicht hierher kommt. Trotzdem wurde das Lager für diese Nationalgarde gebaut. Sie sind noch nicht da, aber wir sagen hier von unserem Ejido, also hier die Bevölkerung, wir sagen, wir brauchen keine Nationalgarde hier, weil hier gibt es keine Drogenhändler, die sollen dahin gehen, wo Drogenhändler sind, wo sie was zu tun haben. Wir wollen hier in Frieden leben und wir brauchen einfach diese Guardia Nacional hier nicht und wir wollen sie nicht. Ok. Gracias por la traducción, Heike, y gracias por su palabra desde el gobierno comunitario a Juana y César. Creo que podemos volver a la pregunta que había hecho Georg. Quizás la puedes repetir y ya van a mandar su audio ellos también. Le toca a Heike. Yo no tengo ninguna pregunta, me toca a Heike. Audio schicken. Dann geht es nicht mehr ums Audio schicken, sondern um die Frage, nämlich vielleicht tun wir einfach die Fragen, die wir vorbereitet haben, ein bisschen zusammenfassen, dass die Leute aus dem Dali jetzt auch mal vorstellen, ihre Forderungen und was ihr erreicht habt, als eine Frage zusammenfassend. Te traduce. Heike, übersetze dich noch selber auf Spanisch. Dann okay. sí, disculpa. Bueno, sí, estamos preguntando ahorita a la gente también del Dani qué es lo que son las demandas de ellos y qué es lo que han logrado ya. En pocas palabras. Okay. Ich würde ein bisschen was zu den Forderungen vom Dani erzählen und auch zu dem, was erreicht wurde. Und eben zuallererst, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Forderungen. Also man kann irgendwie nicht sagen, der Dani fordert bestimmte Dinge. Aber das Thema ist ja Waldrodung, deswegen ist eine der größten Forderungen natürlich Klimagerechtigkeit und Mobilitätswende. Vielleicht sage ich kurz was dazu, oder willst du erstmal übersetzen? Ja, ich würde erstmal übersetzen. Hablando de las demandas del Dani no es tan sencillo porque es como un movimiento muy diverso y no hay como un manifesto o algo así con las demandas de todos los que han resistido en el Dani. Así que, bueno, cómo se va en contra de los desmontes, las demandas esenciales son, como los llamamos, justicia climática y un cambio en, bueno, no sé cómo traducir mero, pero como un cambio en la política de tráfico, ¿no? Que ya no haya tantos carros. Pero Arti va a explicar un poco más en detalle. Genau, also Mobilitätswende in dem Sinne halt, dass es einfach absurd ist, 2021, also 20, ja, in diesen Zeiten der Klimakrise noch mehr Autobahnen zu bauen. Das heißt einfach generell weg von der Automobilindustrie, vor allem vom Verbrennungsmotor, aber auch, auch vom E-Auto, also E-Auto nicht als Lösung für die Probleme, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, genau, also her hin zu einer Mobilität für alle auch, also es ist ja auch jetzt alles noch für Autos ausgerichtet und das ist halt hin zu eben mehr Platz für Fahrrad und eben umweltfreundliche Mobilität gibt und genau, deshalb gegen das Projekt Autobahn. Bueno, sí, término del cambio de tráfico se refiere a que en estos tiempos, en el año 2021, en la plena crisis climática, es una locura seguir construyendo autopistas, es una locura seguir enfocándose en el tráfico de carros, como, o sea, sí, necesitamos un cambio en la política esta, ¿no? Que ya no construyamos más autopistas, que ya no haya tantos carros individuales y por eso también rechazamos todas las soluciones como los carros eléctricos que no brinden una solución a largo plazo tampoco. Y sí, las demandas incluyen que el tráfico en general sea más sostenible, ¿no? Que no produzca tantas emisiones y que sea más inclusivo, porque hasta ahora todo se enfoca todavía en los carros y no hay transporte público bueno y no hay buenas vías para andar en bici y estas cosas y ya. Genau, und außerdem eine große Forderung ist die Klimagerechtigkeit und das ist auch ein sehr themenübergreifender Begriff. Also es geht da einfach darum, dass die Länder, die am wenigsten zur Klima- oder zur Erderwärmung beitragen oder beigetragen haben, ja jetzt am meisten darunter leiden. Die Länder, vor allem die Industrieländer, die halt diese Klimakrise verursachen durch extreme Emissionsausstöße, also zum Beispiel in Deutschland der Konzern RWE, der im Rheinland Kohle abbaggert, nur als Beispiel. Und es geht darum, eben, dass eigentlich die Industrieländer sozusagen also sparen sollen, aufhören sollen, so viel zu verschmutzen und im Gegenteil dazu eigentlich die Länder, die darunter leiden, sich eigentlich eher empowered fühlen sollten, ein gutes Leben zu erstreben. Also eigentlich, ja, also dass die Länder, die den Luxus haben, halt verzichten und aufhören, so zu viel zu verbrauchen und wir damit halt irgendwie eine Gerechtigkeit schaffen. Ja. Danke. El término de la, o sea, la demanda de justicia climática se refiere a que la crisis climática se produjo más en el norte global, ¿no? O sea, los responsables de la crisis climática son los países industriales, los que han echado muchísimas emisiones y así provocaron pues la crisis climática, que ahora afecta mucho más los países pobres, los países del sur global, digamos. Y sí, y por eso la demanda es que los responsables, los países del norte, también las empresas grandes como RWE, que saca el carbono acá en Alemania, de la tierra. Y sí, la demanda es que estos responsables de la crisis consuman menos, que reduzcan sus emisiones y todo eso, y que los países más afectados tengan chance de desarrollarse en la manera sostenible, ¿no? No como el modelo de los países industriales está proponiendo, sino de su propia manera. Tal vez se lo podría traducir como la manera de buen vivir. Sí, eso son las demandas de la justicia climática. Genau, und zum Umweltschutz kommt noch dazu, dass Dani ein Trinkwasserschutzgebiet ist. Das heißt, also die Forderung war auch einfach, diesen Wald in Ruhe zu lassen, dort die Arten, die gefährdeten Arten zu schützen und das Trinkwasser nicht zu verunreinigen, was zum Beispiel sehr viel durch Autoreifenabrieb passiert. Also eben sehr viel Prozent der Mikroplastikpartikel im Boden sind halt durch Autoverkehr entstanden. Und das ist erstmal der Umweltaspekt und dann kommen wir gleich noch ein paar zu anderen Forderungen. Sí, en el caso del Dani no solo va como acerca de la protección del medio ambiente, sino también tiene que ver con la protección del agua potable, porque el Dani es una reserva de agua potable y sí, construyendo una autopista ahí se pone en riesgo también nuestro agua. Y bueno, es un ejemplo es que el desgaste de los neumáticos es como una de las mayores razones de por qué hay microplástico en nuestro agua. Genau. Und was ich eben vorhin auch betonen wollte, die Menschen im Dannenröder Forst haben halt ganz, ganz viele verschiedene Ziele und Ansätze und Forderungen. Also zum Beispiel gehen Menschen in eine Waldbesetzung auch um dort eben ein vielleicht anarchistisches Leben fernab von staatlichen eben Repressionen und der Überwachung zum Beispiel zu führen und somit zum Beispiel auch gegen Kapitalismus, ein Leben fern vom Kapitalismus zu führen. Genau, noch ein wichtiger Aspekt ist auch, das Patriarchat abzuschaffen. Also es gab einfach auch Menschen, die halt den feministischen Teil dieses Kampfes vertreten. Gracias. Como dijo antes, hay como un movimiento muy diverso y la gente se adhiera a este movimiento por razones diferentes. Y pues, a ver, una razón es que, o sea, hay gente, por ejemplo, que se denombra anarquistas, o sea, que rechazan al Estado y quieren construir una vida libre de represión y libre del Estado. Otros se enfocan más al feminismo y sí, ven esta lucha como una lucha también para combatir al patriarcado. Y sí, también hay como un consenso anticapitalista en este movimiento. Genau, ich komme jetzt dann vielleicht einfach zu dem, was erreicht wurde, damit es nicht zu lang wird. Also es ist sehr komplex, was wir alles fordern und wir fordern natürlich viel und eben im Großen und Ganzen das System, wie es ist, halt abzuschaffen oder ein anderes System aufzubauen. Was davon erreicht wurde, ich habe eine pessimistische Art, glaube ich, das zu sehen. Also der Wald wurde gerodet, es fühlt sich an, wie als hätte man diesen Wald verloren. Also es ist auch so, wir haben den Wald verloren, wir haben diese eine Schlacht sozusagen verloren, aber man sollte das nicht sagen ohne den Zusatz, dass der ganze Kampf ja noch weitergeht, eben um diese großen Ziele zu erreichen. Ja, kannst du erstmal übersetzen. Sí, vamos cerrando con las demandas, aunque son muchas más, pero para resumirlo, quieren un cambio sistémico, ¿no? Quieren otro sistema de la sociedad. Y sí, para hablar de los logros del movimiento, ella es un poco pesimista, pero, y así dice que, bueno, sí tenemos que admitir que perdimos el bosque, o sea, el tramo de la autopista ya se cortó, se quitó los árboles, pero dice ella que pues no, aunque perdamos una batalla, la lucha sigue, pues. Genau, und zwar, was wir auf jeden Fall Großes erreicht haben, ist, dass wir die Bewegung sehr vergrößert haben, die Klimagerechtigkeitsbewegung. Es gab so eine Art Kristallisationspunkt im Dani, das heißt, dort haben einfach, von dort aus gingen weitere Bewegungen aus eigentlich. Also Menschen haben sich dort auch kennengelernt, gefunden und eben jetzt entstehen da, also es ist wie einfach ein Wurzelwerk, entstehen halt ganz viele weitere Aktionen daraus. Und ein großes Gewinn daran ist, dass wir ganz vielen Menschen Klettern beigebracht haben. Das heißt, ich würde sagen, das, also die Menschen, die klettern können, hat sich halt exponentiell gesteigert, sodass jetzt, ich weiß nicht, wir können jetzt vielleicht 3 solcher Besetzungen pro Jahr starten oder so. Also auf jeden Fall, wir sind einfach unglaublich gewachsen. Und noch ein weiterer Effekt ist jetzt nicht irgendwie, was wir erreicht haben, aber es ist halt durch die ganze Gewalt auch und durch eben durch den Ökozid, der da eigentlich vor unseren Augen passiert ist, glaube ich, auch viele Menschen ein bisschen wachgerüttelt worden und vielleicht ihr Vertrauen in den Staat auch bröckelt. Und somit ist eigentlich auch viel erreicht worden, dass halt einfach ja diese Probleme vor unserer Haustür waren und eben eigentlich auch zeigen, was sonst wo auch woanders abgeht, in Brasilien oder eben auch andere Wälder gerodet werden und wo eigentlich Ökozide passieren. Von dem her, ja, hat sich da im Kopf auch sehr viel gewandelt, glaube ich, bei vielen Leuten. Ja. Sí, para hablar más de lo que han logrado con eso, aunque se cortó el bosque, ve que hay muchas, muchos éxitos del movimiento. La primera cosa es que el Dani durante este periodo de lucha fue como un punto de cristalización de todo el movimiento, así que llegó mucha gente y se conoció mucha gente y hasta el movimiento climático creció por esta lucha misma. Y sí, la segunda cosa que dice es que han enseñado a trepar los árboles a mucha gente, así que ahora ya vamos a poder hacer 3 veces más ocupas de bosques cada año y sí, hay muchos y muchas activistas que saben sí, ocupar los bosques defendiéndolos. Y la tercera cosa es que ve que por todo este proceso y también por la violencia policial que hubo, que mucha gente pues se despertó un poco viendo este ecocidio que se llevó a cabo en el Dani y pues mucha gente realizó que ya no podemos confiar en las instituciones estatales. Bueno, muchas gracias, vielen Dank. Und vielleicht haben uns die Leute aus Bad Chajón auch nochmal ein Audio zu dieser Frage geschickt. Entonces escuchamos a las compas de Bad Chajón sus audios que nos han mandado. Pues hasta el momento no hemos logrado nada porque no nos escuchan las dependencias, así como el Juzgado de Control General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No nos han hecho nada sobre el amparo que metieron los compañeros de San Sebastián Bachajón sobre el amparo de la detención de la Guardia Nacional que pare la obra. Pues hasta el momento no han hecho nada. Nos dicen que en otro día y en otro día sí nos están batallando, cambiando la fecha a base del apoyo del presidente que encabeza al ingeniero Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo. Él es el que soborna todo, por eso no nos escucha, por eso queremos nosotros que nos escuchen. Al momento, en este momento, pues prácticamente han salido adelante ellos y nosotros nos quieren aplastar, no nos escuchan para nada. Así, al igual como el de la base de la cuartel de la Guardia Nacional, igual como mi caso de la privatización de mi derecho de libertad. Ja, wir haben überhaupt nichts erreicht. Wir haben diese Verfügung eingereicht. Wir werden immer hingehalten. Wir werden nicht angehört. Und die Guardia Nacional, die wir nicht haben wollen, wird einfach immer weitergebaut. Und ja, wir werden nicht angehört. Und auch mein Recht auf meine Freiheit wird mir genommen, weil eben der Prozess gegen mich selbst weiterläuft oder gegen uns, gegen mehrere Leute vor Ort. Und gehört werden Ingenieure, die dran weiterbauen, die diese Guardia Nacional aufbauen. Und wir werden einfach nicht angehört. Los puestos son que nos dejen de estar hostigando plenamente nuestra organización y que se desalojen aquí en el territorio del municipio de Chilón la base del cuartel del cuartel de la Guardia Nacional y que me den la máxima libertad absuelta. Esas son nuestras demandas y que reparen el daño que han hecho ellos en nuestro caso. Y eso es nuestra demanda que hemos puesto, porque yo, en mi caso, pues fui la víctima de torturas y amenaza. Unsere Forderungen sind, dass sie uns anhören, dass sie aufhören, uns zu belästigen, aufhören, uns zu verfolgen, dass das Quartell wieder abgebaut wird, wieder abgeschafft wird von der Nationalgarde und dass ich meine komplette Freiheit wieder erreiche. Ich wurde sogar gefoltert immer wieder und deswegen, sie sollen auch den Schaden wieder gut machen, den sie uns angerichtet haben. Und ja, ich möchte in Freiheit und in Frieden leben. Das wollen wir. Okay, das war's, ne, von Bachajón. Ich glaube, da kommen wir sehr schnell zu der nächsten Frage, nämlich der Art der Repression, die wir erleiden. Y con esto, pues llegamos a la segunda pregunta, siguiente pregunta sobre la represión. Y bueno, ya hemos escuchado algo de Bachajón, pero vamos a escuchar también de acá del Dani, que represión contra ustedes. Also wir wollen auch von euch, vom Dani, nochmal hören, welche Art der Repression gegen euch angewendet wird. Und vielleicht kriegen wir derweil auch nochmal ein Audio mehr dazu geschickt von Bachajón. Also gebe ich das Wort jetzt nochmal an den Dani. Ja, also das Thema Repression ist bei uns natürlich auch sehr schwierig. Allerdings muss ich auch gleich sagen, ich glaube, im Vergleich zu den Compañeras, Compañeros in Mexiko haben wir wirklich sehr viel Glück, weil wir natürlich einfach einen Rechtsstaat haben, der uns doch auf eine Art und Weise ja, Rechte zuspricht. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass die Gewalt gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung stark angestiegen ist und wir im Dani extreme Polizeigewalt erlebt haben, auch viel miterleben mussten, dass die Polizei willkürlich Seile durchgeschnitten hat, an denen Menschen gesichert waren und diese Menschen dadurch auf den Boden gefallen sind und sich schwer verletzt haben. Wir haben eigentlich in dieser ganzen Zeit damit gerechnet, dass Menschen sterben können, weil ja die Polizeigewalt so eskaliert ist. Und was letztendlich passiert ist, dass natürlich bei den Aktionen auch immer wieder sehr viele Menschen festgenommen werden. Unsere Strategie dabei ist allerdings, dass die meisten von uns unsere Identität verweigern. Das heißt, die Polizei kann uns letztendlich nicht wirklich bestrafen, weil sie nicht wissen, wo wir leben und wer wir tatsächlich sind. Das schützt uns auf eine Art und Weise, weil es sehr viele von uns so machen. Natürlich führt es aber auch dazu, dass viele von uns in Gefangenschaft genommen werden, meistens nur für wenige Stunden oder maximal 2 Tage, weil wir dann wieder freigelassen werden müssen. Einige von uns sind aber auch jetzt noch im Gefängnis. Die Polizei konstruiert Fälle von Körperverletzungen, um uns deshalb so lange wie möglich in Gefangenschaft zu halten. Eine Person ist jetzt schon seit 3,5 bis 4 Monaten in Gefangenschaft. Sie gibt ihre Identität aber nicht her. Und das führt natürlich dazu, einerseits, dass sehr viel Öffentlichkeit erreicht wird und uns auch ja ein gewisser Schutz zugesprochen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch extrem anstrengend, weil Menschen dadurch Gewalt erfahren, weil sie Erniedrigung erfahren und ja, weil wir einfach natürlich durch diese Repressionen auch sehr geschwächt werden, weil viele Menschen sehr erschrocken sind von diesen Repressionen und einfach auch Angst bekommen. Und wir versuchen als Gegenstrategien Strukturen der Solidarität aufzubauen. Das heißt, wir versuchen, dass auch Menschen, die in Gefangenschaft genommen werden, danach wieder in Schutz kommen, sozusagen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auch psychisch unterstützen. Wir haben ein Legal Team, das heißt, wir unterstützen uns auch juristisch gegenseitig mit Anwältinnen, die auch immer in Kontakt sind mit den Menschen, die gefangen genommen werden. Und diese Erfahrung gibt auch ein gewisses Empowerment, weil man so das Gefühl hat, dass man nicht allein gelassen wird und damit natürlich auch mehr Risiko auf sich nimmt, ja, diese Art von radikaleren Aktionen auch durchzustehen. Bueno, voy a tratar de traducirme. El tema de la represión es un tema súper grande en el Dani también, pero me imagino que el tema en México es mucho más crudo y más difícil por más violencia. Y también como nosotros en Alemania tenemos más seguridad por el Estado, porque el Estado igual nos da derechos y no nos pueden llevar preso por muchísimo tiempo. Si no había un caso así súper extremo de violencia corporal o algo. Entonces, normalmente las acciones cuando nos desalojen, cuando nos sacan de los árboles, negamos nuestra identidad. Así tenemos un poco de seguridad, porque cuando nos llevan preso, no nos pueden dejar mucho tiempo en la cárcel y normalmente nos dejan salir después de un par de horas o después de 2 días, por ejemplo. Pero también hay casos de gente que se quedaron presa todavía. Hay personas que están en la cárcel hace 3, 4 meses ahora. Igual no van a dar su identidad porque es su única forma de protegerse de la policía. Y vivimos un montón de experiencias de violencia policial en el Dani. Es también una estrategia del Estado para asustarnos y para parar nuestro movimiento. Pero nosotros también construimos estructuras de solidaridad para compartir nuestras experiencias. Tenemos, por ejemplo, un grupo legal, jurídico, que siempre nos ayuda en los tribunales y así podemos construir una forma de solidaridad, una estructura de solidaridad para no estar dependiente del Estado. Y eso nos ayuda mucho para seguir con acciones radicales como esto de construir casas en los árboles y siempre regresar al bosque, igual si nos han sacado o no. Y así la gente muchas veces regresa al bosque de la cárcel porque no tienen miedo, porque hay estructuras de solidaridad entre nosotros que nos ayudan un montón y creo que eso es muy importante para un apoyo comunal en contra del Estado y en contra de la policía y la violencia. Muchas gracias, Romy. Vielen Dank, Romy. Oh, y a lo mejor los del Bachajón también tienen algunas estrategias como defenderse de la represión. Mal schauen, hören wir mal die Leute von Bachajón. Ya, muy corto. Ah, perdón. Pues por el momento no tenemos ninguna estrategia. Estamos en espera de ustedes. Ja, wir haben leider noch keine Strategie gegen die Repression und wir warten auch auf euch, haben Hoffnung auf euch. Un poco así el tema de la solidaridad, ¿no? Diese Antwort geht so ein bisschen in die Richtung des Themas der Solidarität, was, glaube ich, noch ein bisschen ansteht hier in unserem Chala. Ja. Wir hatten noch eine Frage, bevor wir zu dem wichtigen Thema der Solidarität kommen, die auch sehr wichtig ist, nämlich die Form, eine Strategie der Herrschenden ist ja immer die Spaltung auch. Was habt ihr für Erfahrungen damit und wie geht ihr damit um? Hay una estrategia siempre, bueno, nosotros la sabemos, el pueblo unido jamás será vencido. Y por eso los que tienen el poder para quedarse en poder siempre tienen estrategias como dividirnos en las luchas. Entonces, ¿qué experiencia tienen en cuanto a división? Y también, ¿qué estrategia tienen para ver cómo unirse entre la lucha? ¿No? Also, beginnen wir wieder mit euch im Dani. Ja, also die Spaltungsthematik ist bei uns auf jeden Fall auch sehr aktuell. Die Polizei oder der Staat generell versucht natürlich immer, unsere Bewegung zu spalten und auch unsere Solidarität zu spalten. Und das passiert meistens vor allem eben durch sehr viel Gewalt, weil dadurch natürlich sehr viele Menschen abgeschreckt werden, vor allem bürgerliche Bewegungen abgeschreckt werden und dadurch auch durch die Medien konstruiert werden kann, dass die Aktivistis selbst auch gewalttätig sind. Die Medien spielen dabei eine sehr große Rolle und wir haben im Dani auch wieder mal miterleben müssen, wie eng bestimmte Mediengruppen mit der Polizei und damit natürlich auch mit dem Staat zusammenarbeiten. Was ein sehr schwieriges Thema ist, weil die Medien für uns auch eine Art Schutz sind. Wenn Medien präsent sind bei den Räumungen, kann die Polizei nicht ganz so gewaltvoll agieren. Deshalb haben wir ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Medien generell. Genau, also die Gewaltfrage ist eigentlich das zentrale Thema bei der Spaltung. Und die wird natürlich auch unter uns sehr viel diskutiert. Und wir versuchen damit so umzugehen, dass wir einfach sehr offen über alle Themen sprechen, dass wir unsere Entscheidungen sehr transparent halten und dass wir auch versuchen, zu allen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Bewegung immer in Kontakt zu bleiben. Also vor allem auch zu den bürgerlichen Bewegungen, damit einfach ein gemeinsames Verständnis da ist und auch ja, gemeinsame Strategien entwickelt werden können und wir uns dadurch nicht spalten lassen können. Also es geht eigentlich wieder zurück auf das Thema der Solidarität. En español, si el tema de la división es un gran tema y bien actual en el Dan Rüdefors también, porque claro que la estrategia del Estado y también de la policía era a dividir el movimiento de nosotros y la estrategia más central de eso siempre era la violencia, porque también construyeron casos que los activistas dijeron los medios que los activistas actuaron muy violentamente y con esa información podrían dividirnos porque los grupos del movimiento más civil quieren un movimiento pacífico y con la violencia de la policía podrían construir una imagen de que los activistas siempre son violentas. Entonces, eso es una estrategia del Estado para dividirnos y tenemos, si tenemos trabajo con este tema y hablar todo muy transparente, hablar también con los grupos civiles para que ellos también entiendan que la violencia de la policía también atrae violencia de nosotros, pero normalmente es así que nunca había violencia corporal en contra de la policía desde nuestro lado. Casi siempre fue violencia corporal en contra de nosotros. Por ejemplo, que la policía cortó cuerdos y la gente se cayó de los árboles. Y por eso regresa a la pregunta o el tema de la solidaridad, que creo que es la única forma sí, de quedarnos juntos y de siempre pensar en cómo podemos estar en un movimiento en solidaridad. Kann ich noch was ergänzen? Schnell? Genau, also das also Gewaltthema und auch das Spaltungsthema hat sich auch mit dem Dani, also diese Debatte hat sich auch ein bisschen verschoben. Also zum Beispiel im Hambacher Forst war es auch noch viel mehr, ja, die Leute, die dort wohnen, sind gewaltvoll und da war eben sehr, also hatte ich das Gefühl, gab es sehr getrennte Lager und es wurde immer mehr, ja, im Dani immer mehr so wahrgenommen, okay, die Gewalt kommt eigentlich vom Staat aus oder kommt von den Konzernen aus und was wir tun, ist eine Art Verteidigung und es wurde halt einfach, ich habe das Gefühl, die Gewaltdebatte hat sich verschoben und ist, ja, Menschen sehen es mittlerweile anders, wenn zum Beispiel Bagger kaputt gehen oder eben Sabotageakte passieren. Ja. Anja Joke, el debate acerca de la violencia se ha cambiado un poco porque unos años antes hubo otra ocupa de un árbol que llegó a ser bastante famosa en Alemania y ahí hubo mucho este discurso de que, pues, de que la gente de allí esté violenta y que atacaran a la policía y no sé qué. Y ahora ya se ha cambiado un poco porque pues ahora mucha gente ve que de hecho no son los activistas que hacen la violencia, sino que es el mismo Estado que trae la violencia. Así que, pues sí, el debate está cambiando un poco acerca de eso. Bueno, ok. Muchas gracias, Dankeschön. Y bueno, escuchamos lo que nos dicen en el audio. Desde Bachajón no nos mandaron tanto por el tema de división o algo así, más bien nos mandaron cómo se están organizando dentro del comunitario, del gobierno comunitario, especialmente para nuestros participantes en Alemania, donde creo que no se sabe muy bien qué es y cómo funciona. Entonces ahí nos mandaron un poco una definición cómo es, también como una estrategia también de defenderse y de autoorganizarse. Y pongo aquí los audios, son muy cortos, pero sí da una idea. Ah, perdón, está el sonido. Es una autoridad que trabaja en... ¿Otra vez? Ah, ahora. El gobierno comunitario es una autoridad que trabaja en su pueblo. Lo que dice el pueblo, el gobierno comunitario obedece. Vor dem Audio gesagt habe, war, dass die beiden aus Bachajón uns jetzt nicht direkt geschickt haben, was, wie die Spaltungsmechanismen laufen oder ob es da ein Problem gibt, sondern uns eher nochmal erklärt haben, was das Gobierno Comunitario, also die Gemeinschaftsregierung, die sie da haben, oder aufbauen, wie die funktioniert und was das bedeutet, weil das sozusagen ihre Strategie auch ist, sich eben weiter zu verteidigen und selbst zu organisieren. Das war das Audio. Soll ich das Audio nochmal abspielen oder hast du es, Heike? Ja, ich habe es. Also als wichtigen Satz eben, dass ihre autonome Regierung mit der Bevölkerung arbeitet und dass die Bevölkerung eigentlich sagt und die eine gehorchende Regierung ist und dadurch, ne, gehorchend regieren. Noch eins? Hat sie noch mehr geschickt? 15 a 20 comunidades trabaja por el usos y costumbres. Aha, und die autonome Regierung, also die Gemeinderegierung, besteht aus 15 bis 20 Gemeinden, die nach usos y costumbres, also nach eigenen Traditionen gewählt sind. Genau, die usos y costumbres, genau, das ist sozusagen die nach indigener Kosmovision, also mit eigener Rechtsprechung und eben auch zum Beispiel in ihren eigenen Sprachen. Genau, das unterscheidet sich immer so ein bisschen von den staatlichen Modellen und basiert vielmehr auf Konsens normalerweise und unter Einbeziehung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen einer Region. Und das letzte Audio. Las comunidades está formado por región. Entschuldigung. A las comunidades está formado por región y por región elige a su gobierno comunitario. Comunitario de acuerdo a usos y costumbres y ve la persona, quién es la persona, lo nombran como concejal. Ja. Also sie erklärt eigentlich nochmal, wie sie gewählt werden, dass sie also innerhalb der Regionen werden ihre Räte gewählt und das eben nach alten Traditionen. Nochmal zusammenfassend für den deutschen Kontext, das ist eben eine sehr starke Basisorganisierung, wo eben die Stimmen aus den verschiedenen Gemeinden immer gehört werden und abgefragt werden. Und diejenigen, die ernannt sind, sind dann diejenigen, die quasi Vorschläge erarbeiten, die dann wieder abgestimmt werden. Also es ist eine sehr, ja, und ins Deutsche übersetzt, eine föderale Struktur auf kleiner Ebene, aber und eine sehr basisdemokratische Entscheidungsstruktur für die finalen Entscheidungen. Und wer dann letztlich in der Aufgabe, also ein Regierungsamt dann darin hat, trifft eigentlich wenig Entscheidungen selber, sondern bereitet eher so Vorschläge vor, die dann wiederum abgestimmt werden. Vorschläge vor auf Basis der Informationen aus den Gemeinden, die dann wieder abgestimmt werden. Nada más en español, es que en Alemania los gobiernos a través de usos y costumbres no se conocen, no existe. Entonces aquí nada más expliqué un poquito qué significa ser un gobierno de usos y costumbres y en especial del caso del gobierno comunitario, que la estructura de toma de decisiones es más, como en Alemania se conoce más como un modelo de democracia de base y más basado en el concepto del consenso. Es algo que en Alemania existe muy poco, entonces lo vimos importante aclarar. Pues eso. Bueno, muchas gracias, Anne, y vielen Dank. Und ich gebe jetzt Georg weiter für die nächsten Fragen. Ja, danke schön. Eine Frage, die jetzt auch schon immer wieder anklang und auf die ich gerne nochmal konkreter eingehen würde, ist die Frage danach, wie ihr es seht, habt ihr Hoffnung darauf, dass ihr sozusagen mit dem Staat, mit der Regierung gemeinsam irgendwie dieses Problem noch lösen könnt und dass ihr durch euren Protest sozusagen die verantwortlichen Akteure dazu bewegt, sich entsprechend zu handeln, also ein Umdenken in der Klimapolitik in dem Fall einzuläuten oder ja, wenn das nicht der Fall ist, was ist sozusagen, was wäre sonst euer Ansatz, wenn auf die staatlichen Institutionen oder die Regierung kein Verlass mehr ist? Otra pregunta más que ya hemos tocado varias veces durante este conversatorio es la cuestión de cómo nos podemos cómo podemos poner nuestra esperanza en las instituciones estatales y en el gobierno. ¿Hay chance de que el gobierno, por la presión política, por las protestas, cambie su actitud hacia estas preguntas, hacia el cambio climático y todo eso? ¿O ven más bien que pues el gobierno no va a cambiar su punto de vista? Y si es así, pues entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo podemos entonces llevar adelante nuestra lucha? Ich würde einfach mal darauf antworten. Also nochmal zu betonen, dass, wie gesagt, dass verschiedene Leute der Bewegung unterschiedlich sehen. Ich gebe es meine subjektive Zusammenfassung da. Die Idee, überhaupt den Wald zu besetzen, ist zeugt von Missvertrauen gegenüber dem Staat, dass er das regelt quasi. Also die Idee, einen Wald zu besetzen, ist eine direkte Aktion. Man versucht, eigentlich versucht man nicht, dass man geräumt wird, das ist schon, das passiert halt, aber man versucht einfach, sich direkt entgegenzustellen, selber, dass der Wald nicht gerodet wird und eben nicht sich auf den Staat zu verlassen, was er es macht. Bueno, lo traduzco yo. Hay diferentes puntos de vista también dentro del movimiento, pero simplemente el acto que nosotros vamos a ocupar el bosque, que vamos a cuidar los árboles subiendo los árboles, también significa que vamos a hacer acciones directas en vez de esperar que el Estado tome acción. Kannst weitermachen. Ja, es ist aber nicht so, dass der Staat keine Möglichkeiten hätte und dass es nicht auch möglich wäre, durch Druckaufbau den Staat zu einer guten Entscheidung zu führen. Pero bueno, tampoco es imposible que se cambie el Estado. También podemos presionar al Estado de cambiar sus decisiones, de hacer buenas decisiones. Also das hat sich zum Beispiel in einer anderen Baumhausbesetzung gezeigt. Da hat es im Hambacher Forst, da hat es letztlich ein Gerichtsurteil gegeben, was dazu geführt wurde, dass der Wald nicht abgeholzt wurde. Und das war mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr politisch motiviertes Gerichtsurteil, was es nicht gegeben hätte, wenn es nicht eine starke Baumhausbesetzungswiderstand gegeben hätte. Por ejemplo, en otro bosque del Hambacher Forst, también hubo la actividad en conjunto, por un lado que estuvimos ahí haciendo casas en los árboles y al mismo tiempo se fueron con los juicios, con los amparos y que sí se lograron pues que dentro de instituciones del Estado, porque pensamos que la decisión del juicio de no seguir cortando los árboles en este bosque fue también una decisión política. Genau. So meine persönliche Einschätzung ist, dass im Dannenröder Wald, wenn es kein Corona gegeben hätte, es auch mehr mediale Aufmerksamkeit gegeben hätte, was den Staat auch zusätzlich unter Druck gesetzt hätte. Letztlich, ja. Yo personalmente pienso que si no hubiéramos tenido Corona, ese problema de Corona, también hubiera sido más, ya más medial, más conocido la situación de Dani y a lo mejor hemos podido tomar otras, llegar a otras, otras decisiones. ¿Ya? ¿Haben die anderen vielleicht noch was dazu zu sagen? Ja, ich würde gerne was sagen. Okay. Also eben genau dieses Thema, ob der Staat eben auch gute Handlungen praktisch vollführen kann, indem wir Druck auf ihn aufbauen, ist natürlich auch sehr kontrovers, weil der Staat bleibt ein kapitalistischer Staat und wird deshalb natürlich auch nicht aufhören, die Natur weiterhin zu zerstören. Und deshalb kämpfen wir natürlich auch trotzdem weiter gegen den kapitalistischen Staat, weil wir uns natürlich schon bewusst sind, dass vielleicht einige Dinge besser werden können, aber generell wird sich unser kapitalistisches System wahrscheinlich nicht ändern. Und da gibt es aber sehr, sehr unterschiedliche Meinungen auch von uns. Sí, el tema del Estado también es un tema muy contrario en el movimiento, porque claro que sí que tenemos también la esperanza que con nuestras ocupaciones podría existir sí, un cambio en el Estado, que el Estado también hace cosas buenas, pero al contrario también estamos muy seguros que el Estado capitalista no va a cambiar mucho y también va a seguir a destruir la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, por eso tenemos que seguir hacer ocupaciones así y atacar el Estado directamente, porque aprendimos de otras ocupaciones en otros bosques que a la final la estrategia del Estado nunca ha cambiado. Quizás hizo algunas cosas en diferente manera para que los medios y la gente cree que también quiere apoyar al movimiento medioambiental. Pero a la final de mi personal propuesta no estoy muy segura que el Estado de verdad va a cambiar. Entonces seguimos ocupando. Ich würde auch noch kurz was dazu sagen. Und zwar eben für mich ist auch, schaut es auch so aus, wie die Kollegin gerade gesagt hat, dass Forderungen zu stellen überhaupt impliziert ja schon, dass man akzeptiert, dass es eine Autorität gibt, die das halt entscheidet. Und also meiner Meinung nach ist das halt auch gar nicht irgendwie das Wichtigste, Forderungen zu stellen an irgendwelche Autoritäten, sondern die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Und da haben wir diesen tollen Spruch, Klimaschutz bleibt Hand. Dann einfach ein schönes Beispiel dafür zu zeigen, dass wir es einfach selber machen und das Leben, wie wir es uns vorstellen, einfach anders machen und das nicht von irgendwelchen höheren Institutionen fordern, sondern das selbst vorleben und vielleicht indirekt eigentlich die Menschen, also die Bürgerinnen dieses Landes fordern, es auch, also auch ihren Konsum zu ändern. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Bien, para añadir, pues si estamos demandando algo del Estado, también significa que estamos confiando que el Estado es muy importante. Más bien, yo estoy viendo lo que tenemos un lema que es el de cuidar o salvar el cambio climático o cambiar el cambio climático sería algo de handarbeit, ¿no? De hacerlo, de activismo, de hacerlo y no esperarlo. Y entonces eso un poco es nosotros también queremos más bien también cambiar el pensamiento de la gente alrededor de nosotros. Que también las otras personas aquí en Alemania piensan y cambian su forma como tratar la madre tierra y su forma de consumo. Y... Bachajón, ¿les parece? Sí, más bien era hacia la... Bueno, les pongo el primer... Ah, pero está otra vez con él. La esperanza sonido. Que estamos esperando es perdón. Una respuesta. Es que no se mueve este. La esperanza que estamos esperando es una respuesta favorable. Okay, Wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie einfach nur, die Hoffnung, die wir haben, ist eine gute Antwort, eine Antwort, wie wir sie erwarten. Oder Anne, kannst du das noch kontextualisieren? Genau, nee, genau das. Und daraufhin, also in Bezug, was ist eure Erwartung oder eure Hoffnung in die Zukunft? Und das ist die Antwort, eben, dass sie hoffen, dass sie eine gute Antwort bekommen von der Regierung eben. Und daraufhin habe ich sie gefragt, und was ist, wenn nicht? Macht ihr dann weiter? Bueno, contestaron eso, de que esperan una respuesta favorable, y allí les pregunté, y si no, van a seguir con su lucha, y allí me contestó. Pues sí, hasta que nos dé una solución favorable. No tenemos una propuesta según qué dice la organización y el pueblo. Okay, also sie werden den Kampf weiter fortführen, bis ihr Anliegen erhört wird sozusagen und einen Vorschlag sozusagen können sie machen dementsprechend, was ihre Basis, also El Pueblo, das, die Bevölkerung sozusagen, das die Gemeinde vorschlägt. Denn genau, das hat sie uns ja erklärt, so funktioniert ihre Form der Regierung, dass die Basis das entscheidet. Sí, eso. Okay. Mhm. Gut, dann würden wir noch mit einer letzten Frage an beide Seiten weitermachen, bevor wir noch ein bisschen eine offene Fragerunde genauer aufmachen. Die letzte Frage, die wir dann auch unter uns noch weiter diskutieren werden, also sozusagen im geschlossenen Raum ohne Publikum, aber die wir jetzt schon mal ein bisschen ansprechen wollen. Was wären denn eure Hoffnungen sozusagen, also eure Ideen für eine gegenseitige Unterstützung oder Wünsche, die ihr an die andere Seite hättet, um euren Kampf zu unterstützen? Bueno, la última pregunta de este conversatorio que hacemos antes de abrir el espacio para las preguntas de la audiencia es cuáles serían sus ideas de cómo nos podríamos apoyar entre los dos lados, ¿no? Cuáles serían tal vez pues deseos que tenemos para los compas del otro lado del planeta, cómo nos podemos apoyar. Aquí ya tenemos la respuesta. Da haben wir hier schon die Antwort dafür. ¿La pongo? Bueno, adelante. Si la encuentro. ¿Dónde fue? Ah, ahora la tenía, ya, esta. Bueno, nosotros queremos que nos apoyen con base a la ley, que le insistan al gobierno federal, estatal y municipal que nos dé nuestro derecho de manifestar pacíficamente y que nos otorgue el derecho de la movilización de nuestra defensa de la vida y el territorio. Eso es lo que queremos, porque ya el gobierno federal, estatal y municipal lo tiene sobornado todas las dependencias, así como la MP y el juzgado de controles ya lo tienen sobornado, y nosotros ya no nos dé el derecho. Solo lo que dicen ellos, que no tiene facultad de decidir nuestro derecho, así como el derechos humanos, no nos dé, por ejemplo. Quizás hasta aquí por el momento. Mhm. Genau, also die Compas wünschen sich, dass wir sie unterstützen, indem wir bei der mexikanischen Regierung auf allen Ebenen, auf der föderalen, also quasi bundesweit, würde man es auf Deutsch sagen, auf der Landesebene und auch auf der Landkreisebene sozusagen die Forderung unterstützen, dass sie Huachajón ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihr Recht auf Unversehrtheit gewähren, dass sie aufhören, sie zu unterdrücken, Das wäre die Forderung und ich weiß nicht, das Ende, Anne, das habe ich jetzt nicht genau verstanden, was er damit meinte mit dem MEP. Vielleicht kannst du da nochmal... Ich würde es gerade nochmal abspielen. Er geht einfach nochmal darauf ein, was nochmal die Hintergründe sozusagen von Ihrem Kampf ist. Also erklärt es nochmal in anderen Worten. Que queremos porque ya el gobierno federal, estatal y municipal lo tiene sobornado todas las dependencias, así como la MP y el juzgado de controles ya lo tienen sobornado y nosotros ya no nos dé el derecho. Solo lo que dicen ellos que no tiene facultad de decidir nuestros derechos, así como el derechos humanos, no nos dé. Por ejemplo, en mi caso, yo, César Hernández Feliciano, no me den mi libertad absoluta, sino que quieren que me procedan a 9 años a la prisión sin motivo y sin razón. No tengo nada de culpabilidad, soy inocente. Siendo así, el pueblo de la organización del gobierno comunitario, así como los ejidatarios de San Jerónimo y San Sebastián, queremos unirnos fuerza, así como ustedes, los abogados internacionales, contra la delincuencia de los crímenes políticos. Pues queremos que ustedes nos defiendan, que nos escuchen, que nos den nuestro derecho, así como dice, marca el artículo 2, fracción B, de la libre determinación. Eso es lo que queremos nosotros. Háganos de favor que hablen con los federales y con los estatales. Willst du es übersetzen oder soll ich oder du übersetzt und ich ergänze? Ja, genau. Also ich kann es versuchen, wie gesagt, diesen Teil in der Mitte mit der MEP. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist sowas wie eine Staatsanwaltschaft. Ah ja, okay, danke. Genau, also er beschreibt nochmal kurz, dass sozusagen die Regierung alle anderen Institutionen auch unter ihre Fittiche, sage ich mal, gebracht hat. Also die Staatsanwaltschaft ist nicht unabhängig, auch die entscheidet zugunsten der Regierung. Sein Fall ist das beste Beispiel, dass sie ihn sozusagen seiner Freiheit berauben wollen, obwohl es überhaupt keine Gründe dafür gibt, also keine objektiven, gültigen Vorwürfe. Und genau deswegen wünschen sie sich von uns, dass wir uns sozusagen einschalten und Druck machen und die Forderung unterstützen, dass ihre Selbstbestimmung in jeglicher Hinsicht geachtet wird, sei es eben, wenn es um das Territorium geht, dass dort nichts gebaut wird, womit die Menschen vor Ort nicht einverstanden sind, oder sei es, wenn es um grundlegende Menschenrechte wie seine Freiheit geht, die ihm entzogen werden soll. Genau, und damit geht es eben im Thema der Solidarität. Also zum einen nochmal zu erwähnen, bei ihm steht zur Debatte 9 Jahre Gefängnis für eben diesen Vorwurf, der im Deutschen wäre sowas wie Volksverhetzung oder sowas, was absolut nicht gerechtfertigt ist, weil es gibt Beweise, Videos, wo man sieht, dass er und auch die andere Person, die damals verhaftet wurde, da einfach nur friedlich an der Demonstration teilgenommen haben und sie also unschuldig sind. Genau, und er fordert eben sehr stark, dass sozusagen eine internationale Solidarität oder auch Gruppen wie jetzt ihr hier zum Beispiel, dass der Kontakt aufgebaut wird und gehalten wird, dass man sich gegenseitig zuhört und dann eine klassische Aktion ist oder eine klassische mögliche Aktion ist dann immer, dass man aus den jeweiligen anderen Ländern sozusagen offene Briefe an die hiesigen Regierungen auf den verschiedenen Ebenen, also von nationaler Ebene bis bundesstaatliche bis lokale Ebene, dort eben offene Briefe einreicht und kundtut, dass man von den Menschenrechtsverletzungen, die hier eben passieren, weiß, auch im Ausland. Eine klassische Art, das zu tun, sind so Urgent Actions, die wir auch bei Freiber immer wieder veröffentlichen, auch schon einige veröffentlicht haben, eben zu dem Fall von César. Und andere Möglichkeiten sind einfach eben informiert zu bleiben, direkt in Kontakt zu suchen, entweder mit uns hier bei Freiba oder mit den Leuten direkt vor Ort, sich auszutauschen und gemeinsame Aktionen oder Karten oder Solidaritätserklärungen zu planen. La respuesta de César va un poco a la dirección del tema de la solidaridad nacional e internacional, que aquí fomentamos mucho en este espacio de la comunidad Freiba, que también es, por un lado, buscar el contacto directo con las comunidades en resistencia y escucharles su palabra y su lucha, y también luego apuntarse en las diferentes acciones que a veces desde ellos mismos las lanzan o a veces desde el Freiba aquí también las hacemos. Por ejemplo, firmar las acciones urgentes que publicamos regularmente en la página del Freiba, o también sumarse a otras acciones de solidaridad que pueden ser cartas que ustedes como organizaciones, grupos interesadas y en solidaridad, que ustedes escriban y las entregan a los tres niveles de gobierno, avisándoles que ustedes sepan de las violaciones de derechos humanos que se está cometiendo aquí en contra de las diferentes organizaciones y los diferentes pueblos. Eso. Danke, dann würde ich noch das Wort an eine Person aus dem Danje geben, um die Frage aus eurer Sicht zu beantworten. Wer würde da vorlegen? Paso la palabra von dem Dani. Ja, also erstens finde ich es richtig cool, dass die Zapatistas nach Europa kommen diesen Sommer, und ich glaube, das ist einfach schon mal ein super Anfang, dass wir halt anfangen, irgendwie uns wirklich auch kennenzulernen und dadurch auch zu vernetzen, dann wird das Ganze auch viel persönlicher. Ich fühle mich persönlich eher in der Pflicht, die Kollegas da zu unterstützen, weil es halt einfach ein viel nicht es wirkt halt einfach gerade sehr aussichtsloser Kampf, und wir sind irgendwie sehr privilegiert und haben irgendwie sowieso schon super krasse Möglichkeiten, uns irgendwie zu vernetzen und zu supporten, und deswegen sehe ich es halt eher so, ja, aus der, also ich fände es cool einfach, dass einfach mehr Informationen rüberfließen zu uns und wir halt irgendwie dann machen können, was wir können, halt von der Ferne aus, um ihre Kämpfe zu supporten. Aber ich habe jetzt sozusagen nicht von uns aus direkt Forderungen an Sie. Genau, das ist ja gerade so meine persönliche Meinung dazu. Ja, yeah. Also ich würde jetzt keine Wünsche, Forderungen an euch stellen in Bad Chacon. Aber schon genug. Heike, du müsstest es auf Spanisch bitte übersetzen. Ja. Sorry. Un clásico. Ein Klassiker. Disculpa, güey. Quisiera decir que no quiero decir algunos deseos o que buscando apoyos de ustedes hacia nosotros, sino más bien que nosotros podríamos apoyarles si tenemos las informaciones. Porque nosotros aquí en Alemania ya estamos en una situación más privilegiada. Y me siento muy cool, muy contenta que las zapatistas vienen con alguna delegación para Europa, porque es una buena oportunidad de conocernos en vivo y de tejer redes juntos, unirnos. ¿Noch was? Ja. Yeah. Si no hay nada más de participación, quizás sería ahora el momento de ahora poner las fotos. El micro es nicht an el... Ups. Me lo apagaron. Sorry, also ich könnte auch noch was dazu sagen. Ich glaube, was wir besser machen können auf unserer Seite ist, vielleicht irgendwie zu schauen, dass wir in Baumhausbesetzungen so internationale oder überregionale Kommunikatoren haben, weil, also ich denke, der erste Schritt ist, dass eben der Informationsfluss mehr gegeben ist und mehr Menschen bei uns mehr aktive Zeugen sind irgendwie und überhaupt wissen, was in anderen Teilen der Welt oder zum Beispiel in Mexiko auch für ähnliche Struggles passieren, und dass dass wir eben zu aktiven Zeugen werden können, müssen wir vielleicht in unseren Bewegungen mehr schauen, dass irgendjemand für den Kommunikationsfluss also da zuständig sich fühlt oder ja, genau. Pues para nosotros podría ser interesante que cuando estamos haciendo nuestras casitas en las árboles, que entre nosotros tengamos comunicadores, que tengamos personas que buscan informaciones, que nos dan informaciones, porque eso es lo primero para que nosotros seamos más bien como testigos de las cosas que también pasan en otras partes del mundo. Y solo cuando ya sabemos más que somos testigos activos para también actuar, publicar las cosas también entre nosotros y solidarizarnos. Also, ich glaube, dass es bestimmt schon Leute in der Bewegung gibt, die sich dessen im Klaren sind, aber also das ist manchmal, gerade während Räumungszeiten passieren so viele Dinge gleichzeitig, dass der Fokus halt häufig sehr auf das Hier und Jetzt gerichtet ist. Und aber so Veranstaltungen wie heute zum Beispiel regen das bei mir total an, dass ich mich bei der nächsten Aktion diesen also mehr Fokus dafür habe, die Kraft, die wir in einer politischen Aktion sammeln und bündeln, auch weiterzuleiten, nicht nur ins Hier und Jetzt, sondern auch für andere ähnliche Bewegungen, mit denen wir solidarisch sind. Und es ist oft, muchas veces es así que nos enfocamos en nuestra lucha y nos olvidamos de mirar más amplio. Y para nosotros, para mí personalmente, es muy importante esa actividad que tenemos hoy para aprender también de ustedes. Y ya estoy muy inspirado que la próxima vez que estamos en los árboles, en las casitas, que también yo voy a ver un poco más adelante y buscar las, seguir las informaciones. Ja, vielleicht ganz konkret noch. Also ich glaube, damit es einfach auch, damit wir diese Vernetzungen aufbauen können, wäre es wahrscheinlich für uns auch gut zu wissen, inwiefern ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder könnt und auf welchen Ebenen. Und wie genau wir das schaffen können, dass wir tatsächlich Informationen regelmäßig austauschen. Und dabei wollte ich mich auch nochmal bedanken für diese Situation heute, für diesen Austausch, weil wir dadurch natürlich auch nochmal viel mehr lernen über unsere eigenen Bewegungen und auch reflektieren können, was auf der anderen Seite der Welt passiert und dass diese Kämpfe wirklich vereint werden müssen. Para llegar a un punto un poco más concreto, quizás sería bueno de saber cómo podemos conectarnos y tejer redes regulares para saber qué pasa en el otro lado del mundo, en las otras luchas de ustedes, para poder conectarnos de una manera más regular y también construir estructuras entre nosotros. Y los agradezco un montón por la conversación y la situación del comparte hoy, porque también nos da la oportunidad de reflexión y de doy cuenta que también hay un montón de luchas en otros lados y que estas luchas tienen que estar conectados. Sí, muchas gracias. Ya vamos cerrando la parte del conversatorio. Siguen nomás unas fotos del Dani y también vamos a ver cuáles preguntas hay en el público. Ya nos han llegado algunas. Alemán. Vielen Dank für die Worte, das leitet schon gut zum Ende dieses Konversatorios über. Wir zeigen nur noch ein paar Bilder aus dem Dani und geben noch Raum für Fragen aus dem Publikum. Und dann wird das auch für heute beendet werden. Jetzt weiß ich nicht, Anne, wir können es ja auch ganz kurz transparent hier direkt besprechen, können wir die Fotos quasi einfach im Hintergrund laufen lassen, während wir die Fragen aus dem Publikum machen? Sí, yo no sé si ustedes querían explicar algo para las por la, de qué son las fotos mientras que las veamos. Si no, las dejamos en el fondo y mientras seguimos contestando las preguntas del que nos llegaron por línea. ¿Pero querían ustedes explicar qué hay en las fotos? Vielleicht sagen wir einfach kurz danach noch was drüber, was man genau sieht. Quizás vamos a explicarlo un poco después. Ok. Entonces, vemos ahora las preguntas que nos llegaron en línea y al mismo tiempo vamos a ver algunas fotos del Dani, de la protesta. El primero es un mapa, como ven, pero pues después se ve estas casas de las casitas en los árboles y también con la represión, la policía y todo esto. Dann schauen wir jetzt die Fotos und nebenher beantworten wir dann schon mal die Fragen aus dem, die uns aus dem Internet gekommen sind, und auf den Fotos sieht man schon mal so ein paar Baumhäuser und ja, wie das Ganze im Bani ausschaut. Ja, du tienes la primera pregunta de línea. Bueno, una pregunta que se nos hizo era cómo mejor presionar al gobierno mexicano desde Alemania, cuáles formas son efectivas, trabajo como el de Amnistía Internacional, Publicidad General, etc. Genau, also die erste Frage bezieht sich darauf, wie wir von Deutschland aus sozusagen die mexikanische Regierung am besten unter Druck setzen können. Was sind da effektive Formen? Ist das sowas wie die Arbeit von Amnesty International? Ist es ja, generell Öffentlichkeitsarbeit? Genau, und ich glaube, ich würde die Frage gerne direkt an Anne weitergeben, denn das ist ja euer Metier. Ja. Ja, würde ich direkt beantworten, statt dem Werbeblock am Ende dann. ja, genau, also es gibt hier in Mexiko sehr viele Organisationen, die zu Menschenrechten arbeiten und die verschiedene lokale Organisationen dann wiederum unterstützen, wie zum Beispiel das Gobierno Comunitario. Und über diese manchmal so ein bisschen sichtbareren Menschenrechtsorganisationen kommt man eben dann leichter an die Informationen, weil ich schätze mal, dass man in Deutschland jetzt noch nicht so oft gehört hat vom Gobierno Comunitario in Chilón, ne? Genau, das heißt, die Empfehlung ist, einfach verschiedenste Newsletter zu abonnieren von den verschiedenen Zentren oder auch dann wieder größere internationale Organisationen wie Amnesty International oder hier in Mexiko gibt es auch PBI, Peace Brigades International, all solche Organisationen, die immer wieder Informationen über die aktuelle Menschenrechtssituation publizieren und auch Aktionen anbieten, denen man sich eben anschließen kann. Sei es das klassische Unterschreiben von Urgent Actions oder bis hin zu, dass man eines Tages hierher reist und als internationale BegleiterIn oder als internationale MenschenrechtsbeobachterIn hier die Arbeit der Leute vor Ort unterstützt, beobachtet, dokumentiert, anklagt und so weiter. Genau, und von Freiber selber haben wir auch so eine kleine Spanne an Möglichkeiten, die alle sich darin versammeln, dass man sich dieser Comunidad Freiber zugehörig fühlt. Man kann unseren Newsletter abonnieren, den gibt es oft meistens auch mit deutscher Übersetzung und da erhält man dann die aktuellsten Informationen von unserer Arbeit und den Prozessen, die wir eben begleiten. Sowohl als auch die Links zu verschiedenen Urgent Actions, manchmal Aufrufe zu Solidaritätsaktionen, Fotoaktionen oder gemeinsame offene Briefe, die man dann eben an Regierungsangehörige schickt. Es gibt auch ein Team, ein solidarisches Übersetzungsteam, dem kann man sich gerne anschließen. Und wer halt Zeit, Geld, Muse und Spanischkenntnisse hat, ist auch in Corona-Zeiten eingeladen, den Weg irgendwann hierher nach Chiapas zu finden und hier entweder im Zentrum einen Freiwilligendienst zu machen oder an der Menschenrechtsbeobachtung teilzunehmen. Die Menschenrechtsbeobachtung ist ein Projekt, das es hier schon seit 1995 gibt, wo wir kleine Gruppen von internationalen MenschenrechtsbeobachterInnen in die Gemeinden schicken und die dann dort 2 Wochen vor Ort sind, mit den Gemeinden zusammen leben und die Menschenrechtslage dokumentieren und vor allem Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und somit es uns die Arbeit erleichtern, das dann später anklagen zu können. Bueno, larga palabra, ahora en español. Bueno, la respuesta es muy diversa, ¿no? Para la gente fuera de México o fuera de Chiapas, hay que decir que en México hay muchas organizaciones que defienden los derechos humanos. Hay varios centros de derechos humanos en los diferentes estados de México. Y si uno está fuera de México, pues vale la pena de... por ejemplo, seguir la información de estos centros y estas organizaciones para seguir informado de la situación que hay aquí, para uno se entera. O también hay organizaciones internacionales aún más grandes que luego también ofrecen, por ejemplo, la información en los diferentes idiomas, que son Amnesty International, es de Amnistía Internacional, o también existe en México PBI, que son las Brigadas Civiles de la Paz, como organizaciones más a nivel internacional, y a través de ellos más fácil se puede conseguir la información, y luego desde los diferentes países se puede denunciar, también desde México siempre está muy bienvenido que se denuncie lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Chiapas, aquí en Chilón, porque siempre afecta a los diputados, a las personas de poder, sea de nivel local o federal, dándose cuenta que otras personas también saben de la situación y sí, entonces tiene un impacto estas cartas, por ejemplo, o las acciones urgentes que se firma y que se manda a las personas de gobierno. Porque eso es como una idea también del trabajo del Freiba, no queremos dejar afuera las responsabilidades del gobierno que permiten estas violaciones de derechos humanos que están pasando. Desde el Freiba mismo, también hay una serie de acciones a donde uno se puede sumir, que son todos parte de lo que llamamos la comunidad Freiba. Hay una lista es de donde cada 2-3 meses mandamos como correos informativos, también las mandamos en las diferentes idiomas, en varias diferentes idiomas, no en todas, lamentablemente todavía no, porque hay muchas en el mundo, y allí uno consigue la información de los procesos que nosotros acompañamos, de las luchas aquí de Chiapas y de la situación actual en general aquí. Allí también está la información de las acciones urgentes actuales y de otras acciones que de vez en cuando se lanza desde el Freiba junto con los procesos, acompañados, por ejemplo, fotos solidarias o cartas en conjunto que se escribe al gobierno, etcétera, etcétera. Otra opción también es venir personalmente. En tiempos de corona es un poco difícil, pero aquí tenemos muchos protocolos de protegernos ante el virus, entonces a largo plazo va a ser posible otra vez hacer realizar aquí un voluntariado en el Freiba. Por el momento no lo es posible, pero a largo plazo no perdemos la esperanza que volvemos. Y la otra opción que ya es posible es la participación en las Brigadas Civiles de Observación. Es un proyecto que el Freiba maneja ya desde el 95 y en ese proyecto mandamos pues formamos y acompañamos de grupos de personas que son de otros lados, sea de México o fuera de México, a las comunidades y allí se van a quedar 2 semanas para observar la situación y documentar las violaciones de derechos humanos que allí pasan y mientras haya una convivencia pues con las personas de comunidad. Entonces, pues eso serían las opciones. Abajo ven las diferentes páginas. En general es la página del Freiba donde se consigue esta información. Quien se quiere poner en contacto con nosotros es a través del correo que se llama solidaridad@freiba.org. www.ecomunidad.g.mx. Wer Fragen hat oder mehr Informationen will, kann immer gerne die Freiba-Seite konsultieren, die Homepage, die ist allerdings auf Spanisch, oder auch eine E-Mail schreiben an die Adresse solidaridad@freiba.org.mx und dort weitere Informationen bekommen oder sich auf den Newsletter eintragen lassen oder. Listo. Super, danke. Genau, dann ist sozusagen vielleicht nur noch als kleine Ergänzung Carrera, denn ich weiß nicht genau, ob Anni gerade schon erwähnt hat, den Verein hier in Deutschland, wo zum Beispiel die Vorbereitungsseminare für die Menschenrechtsbeobachtung durchgeführt werden. Dieser Verein Carrera ist auf jeden Fall auch eine Adresse, wo ihr euch deutschsprachig über die Situation auf dem Laufenden halten könnt, zum Beispiel auf der Facebook-Seite. Genau, weil wir auch die Urgent Actions von Freiba auf jeden Fall dort immer weitergeben und so weiter. Im Mai, erinnert mich Heike gerade dran, finden auch die nächsten Vorbereitungsseminare wieder statt. Online leider, aber immerhin besser als gar nicht. Genau. Eso para los que solamente hablan alemán, acabo de platicar que hay esta asociación civil que se llama Carrera, que hace la preparación para la observación de derechos humanos y que también coopera con el Freiba compartiendo sus acciones urgentes y esas cosas. Bueno, no sé, Anne, si tú tienes otra pregunta más por la audiencia. No, pero muchas gracias a todos los saludos que nos mandaron en el Facebook. Sí. Abajo de la transmisión nos llegaron saludos desde la frontera sur de México, casi en Guatemala, desde Bonn en Alemania, desde el DF, desde pues varios aquí de San Cristóbal, y otros más que nos mandan saludos y su apoyo. Por ejemplo, escribe aquí una persona: apoyo total a las comunidades por el agua y el medio ambiente. Y pues sí, así nos llegaron varios saludos. Muchas gracias. Les saludamos también desde aquí. Y pues cerrando, esperemos que nos vemos pronto aquí otra vez. Ich habe gesagt, auf der spanischsprachigen Facebook-Freiba-Seite gibt es einige Kommentare, allerdings ohne Fragen, aber trotzdem von unserer Seite Dankeschön für die vielen Grüße, die uns da erreicht haben, unter anderem aus Bonn, aus der Südgrenze von Mexiko zu Guatemala, aus Mexiko-Stadt und aus verschiedenen anderen Orten, San Cristóbal unter anderem, aber andere Orte, wo Leute nicht geschrieben haben, von woher sie uns ihre Grüße senden und ihre Unterstützung und ihre Unterstützung und ihre Hoffnung, dass die Kämpfe hier eben weitergeführt werden. Hier wie dort, ne? Dafür Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder hier beim nächsten Conversatorio. Ich gebe nochmal kurz das Wort zum Abschied an Georg und würde dann nochmal sagen, wann das nächste Conversatorio stattfindet. Dankeschön. Ich glaube, ich würde mal an Heike übergeben. Ich habe gerade zum Schluss so viel geredet schon. Ja, ich hatte eigentlich vor, nochmal einen zusammenfassenden Abschluss zu machen, aber das lasse ich sein. Die Worte von Anne sind auch ein guter Abschluss. Yo había pensado de al final hacer una sumario, pero ya no hay tiempo para eso y tampoco hace falta. Y estamos muy bien. Y muchas gracias a todos que participaron y sobre todo muchas gracias a las compas de Bachajón y a las compas aquí del Dani. Y bueno, yo creo que espero que seguimos adelante con esas tejiendo redes de solidaridad. Also ich möchte mich nochmal bedanken bei euch allen und vor allem auch bei den Kompas aus Bachajón, die gerade schwierige Zeiten erleben, und auch die Kompas hier aus dem Dani. Und es ist ein guter Anfang und Weiterarbeit, uns zu vernetzen mit internationaler Solidarität. Von César und Juana. Aquí todavía tengo una palabra de despedida y saludo de Juana y César de Bachajón. Pues muchísimas gracias a los que nos escucharon de Alemania, de otro, de Ecuador, de cualquier país. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye, que Dios los bendiga. Lo vamos a traducir. Genau, César meinte nur auch nochmal vielen, vielen Dank, vor allem an Deutschland, dass ihr ihren Worten zugehört habt oder ihrer Geschichte Gehör geschenkt habt. Und sie hoffen, dass wir in Kontakt bleiben, dass man sich bald wieder hört und Gott segne euch. Ich wollte auch nochmal ganz kurz Danke aussprechen, dass ihr diese Veranstaltung gemacht habt und eben unsere Kämpfe vernetzt, also an Siabasta und Freiba und alle, die beteiligt waren. Danke euch. También quiero decir muchas gracias a todos ustedes para, y también para el Freiba, que nos han dado la posibilidad, la oportunidad de tener estas, tejiendo estas redes con la gente acá en Bachajón y nosotros. Gracias a todos también que nos seguían escuchando desde ya 2 horas y media. Muchas gracias por su interés. Ya pusimos los contactos posibles para ponerse en contacto con nosotros. Y con eso nos despedimos. El próximo conversatorio de la Comunidad Freiba va a ser el 29 de abril, aquí en este espacio, en estas páginas. Y espero que allí nos vemos. Les mandamos muchos saludos y abrazos desde el Freiba aquí en San Cristóbal. Ja, danke nochmal auch an alle, die uns hier zugehört haben. 2,5 Stunden habt ihr durchgehalten, wir auch. Danke dafür. Und ja, wir haben die Kontaktmöglichkeiten durchgegeben, wie man Kontakt aufnehmen kann zu den verschiedenen Leuten, die heute hier präsent waren. Und genau, die nächste Online-Info-Veranstaltung der Comunidad Freiba wird sein am 29. April. Hier auf diesen Kanälen. Hoffentlich sehen wir uns da. Seid gedrückt. Viele Grüße von Freiba aus San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko. Tschüss. Die Ereignisse haben sich ein wenig überschlagen oder verschoben. Da, wo die Action ist, da ist leider nicht die Musik. Und da, wo die Musik ist, ist im Moment nicht die Action. Ihr könnt sägen, ihr könnt träumen, wir können trotzdem weiter träumen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Schleppt uns weg, holt uns von Bäumen, wir halten fest an unseren Träumen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Mit Schlagstock gegen Sitzblockaden, eurem Ruf kann das nur schaden. Egal was ihr tut und treibt, Danny bleibt. Räumt mit Maschinen, hebe Bühnen, mit Cops den ach so mutig kühnen. Egal was ihr tut und treibt, Danny bleibt. Danny bleibt im Kopf, bewahrt uns im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Ihr könnt uns schubsen oder tragen, uns übers Feld mit Pferden jagen. Egal was ihr tut und treibt, Danny bleibt. Ihr könnt uns aus den Bäumen pflücken, aufs Gesicht zu Boden drücken. Egal was ihr tut und treibt, Danny bleibt. Ihr könnt uns prügeln, könnt uns schlagen, wir werden laut nichts anderes sagen. Egal was ihr tut und treibt, Danny bleibt. Wasserwerfern, euren Knüppeln, macht ihr euch zu Gewissenskrüppeln. egal was ihr tut und treibt, Dani bleibt. Dani bleibt im Kopf bewahrt und im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Ihr könnt zerstören, ihr könnt roten baggern, ganz tief in den Boden. Egal, was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Was ihr auch lügt und falsch berichtet, euer Ruf, der ist vernichtet. Egal, was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Es gibt Fotos, es gibt Bilder, wir malen transparente Schilder. Egal, was Reue tut und treibt, Hambi bleibt. Ihr seid nur Nullen, seid nur Nieten, Träume könnt ihr nicht verbieten. Egal was Laschet tut und treibt, Hambi bleibt. Hambi bleibt im Kopf bewahrt uns im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Und auch wenn euch das nicht gefällt, man kann uns hören rund um die Welt. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Ihr steht da als die Klimakiller und der Protest, der wird nicht stiller. Egal was Bouffier tut und treibt, Dani bleibt. Glaubt ihr, es wäre damit beendet, dass ihr Natur und Wald geschändet? Egal was ihr tut und treibt, Dani bleibt. Denn euch wird dafür nie verziehen, ihr könnt so weit weg gar nicht fliehen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Hambi bleibt im Kopf bewahrt uns im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Lasst ihr uns mit Gewalt bedrängen, wollt uns an Fensterkreuze hängen. Egal was ihr tut und treibt, Dani bleibt. Versucht ihr so uns klein zu kriegen, macht euch nichts vor, wir werden siegen. Egal was ihr tut und treibt, Dani bleibt. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren den Weg in ein Gerichtsverfahren. Und ein Gerichtsreporter schreibt, Dani bleibt. Und ihr steht angeklagt vom Richter wegen Betrugs als Waldvernichter und seht mit Augen, die ihr reibt, Dani bleibt. Und auch wenn euch das nicht gefällt, man kann uns hören rund um die Welt. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt.